Aus Anlass des 68. Gründungstages der DEVK statteten die Delegationen der Parteien Nigerias und die prominenten Alokaiso-Filo-Länder vom 2. bis 9. September den DEVK-Botschaften in ihren Ländern Gratulationsbesuch ab. An den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und am Bild, wo die beiden zusammen sind, legten die Besucher Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Unter ihnen waren die Delegationen von dem Allkongress für Fortschritt, der Großen Allunion für Fortschritt, der Demokratischen Einheitspartei, der Großen Progressiven Volkspartei, dem Großen Progressiven Demokratischen Verein und der Progressiven Volkspartei von Nigeria, der Direktor des AIT-Senders und der Leiter des Setka der KP Nepals, Vereinigter Marxismus-Leninismus, ehemaliger Ministerpräsident Nepals.